Deutschlandfunk. Corso. Was haben diese Bands eigentlich gemeinsam? Tangerine Dream und Ashra Temple aus West-Berlin mit ihrer fast esoterischen kosmischen Musik, Kraftwerk und Neu aus Düsseldorf und Vorstufen von Haus und Techno, Faust, die musizierende Landkommune aus dem Norden oder Amon Dül, ihr freakiges Pendant aus München. Bei allen musikalischen Unterschieden wurden diese Bands unter einem Sammelbegriff vermarktet und gerade auch im Ausland erfolgreich: Krautrock. Zwei neue Bücher beschäftigen sich mit einem deutschen Pop-Phänomen, das eigentlich alles sein wollte, nur nicht deutsch. Klaus Walter hat beide Bücher für uns gelesen. Wir müssen hier raus! Das ist die Hölle! Wir leben im Zuchthaus! Nein, das ist kein Krautrock. Das ist Politrock, made in West-Berlin 1972, Tonsteine, Scherben, wir müssen hier raus. Da ist Wolfgang Seidel, Gründungsmitglied der Band um Rio Reiser, schon nicht mehr dabei. Trotzdem hat Seidel sein Krautrock-Buch nach diesem Lied benannt. Für ihn ist Wir müssen hier raus das Lied, das das Lebensgefühl am besten beschreibt. Also eine der ersten Jugendbewegungen Anfang der 60er waren ja die Gammler, die also bloß raus aus diesem Land, überall hin nach Europa, aber nur raus aus diesem damals noch sehr grauen und sehr repressiven Deutschland. Seidel ist Jahrgang 1949, hat also die Tristesse der sogenannten Wirtschaftswunderjahre noch am eigenen Leib mitbekommen. Und das Gefühl, wir müssen raus aus diesen Einschlussmilieus. Schule, Kirche, Militär, Fabrik. Fabrik. Konrad Schnitzler, einer der großen Exzentriker des Krautrock, überführt die Rhythmen der Fabrik in seine Musik. Wobei auch das kein typischer Krautrock ist, wenn es den überhaupt gibt. Krautrock kommt ja in der Regel ohne viele Worte aus. Die politische Bedeutung des Krautrock sieht Wolfgang Seidel denn auch weniger in den Songtexten. Textlich hat ja der Krautrock sehr, sehr wenig hinterlassen. Also daran kann man es nicht festmachen. Man kann es einmal, wenn man auf die Bands guckt, an so Ideen wie kollektives Arbeiten, dieser antikommerzielle Anspruch, das Zusammenleben in Wohngemeinschaften oder Kommunen festmachen. Das heißt, diese Krautrock-Musiker waren von ihrem Lebensstil ganz klar verbunden dieser anti-autoritären Bewegung. Besonders eng ist diese Verbindung bei der Münchner Krautrock-Kommune Amon Dül. Die ist auch bei der Boulevardpresse gern gesehen. Da fallen immer Fotos ab von schönen jungen Frauen mit wenig Klamotten oder gar keinen. Über die dekorative Rolle kommen nur ganz wenige Frauen hinaus. Auch der Krautrock ist eine Männerdomäne. Das bestätigt der Historiker Alexander Simmet in seiner umfangreichen Chronik Krautrock transnational. Laut Simmet sind Amon Dül auch verantwortlich für den Begriff Krautrock, und zwar wegen dieser Musik. Mama Dül und ihre Sauerkrautband spielt auf. Ein Song aus Psychedelic Underground, dem Debütalbum von Amon Dül aus dem Jahr 1969. Für Wolfgang Seidel dagegen hat eine andere deutsche Band das Label Krautrock erfunden. Jochen Irmler von Faust hat mir erzählt, dass tatsächlich sie, also Faust, die Erfinder waren, weil auf der ersten Platte, die die aufgenommen hatten, als die Band nach England übergesiedelt war, da hatten sie ein Stück Krautrock betitelt. Die Band mit dem sehr deutschen Namen Faust, mit dem Stück Krautrock. Aber wie deutsch ist eigentlich dieser Krautrock? Als Faust in den frühen 70ern in England leben, stellen sie fest, dass der Begriff Kraut für Deutsche nach wie vor gängig ist. Und es ist kein Kompliment. So kommt es zu einer auf den ersten Blick paradoxen Konstellation. Ein rundes Dutzend doch recht unterschiedlicher Bands aus der Bundesrepublik Deutschland wird unter dem verkaufsträchtigen Sammelbegriff Krautrock vermarktet und am Ende will es keiner gewesen sein. Die meisten Krautrocker lehnen das Label ab. Das hat auch was damit zu tun, dass die Musiker selber eigentlich sich gar nicht als so etwas Spezielles und schon gar nicht als speziell Deutsches gesehen hatten. Die suchten eigentlich Anschluss an die internationalen Trends der Rockmusik. Das Nationale war im Krautrock verpönt. Darin ist sich Wolfgang Seidel einig mit Alexander Simmet. Das Phänomen Krautrock war also gekennzeichnet durch eine große Altersspanne und unterschiedliche Erfahrungswelten. aber auch durch ein übergreifendes transnationales Selbstverständnis sowie ungewöhnlich starke transnationale Einflüsse und Verflechtungen. Schreibt Alexander Simmet in Krautrock transnational und erzählt ausführlich die, nun ja, transnationale Geschichte von deutschen Musikern, die von angloamerikanischen Vorbildern lernen, sich dann von ihren Vorbildern emanzipieren, worauf Briten und Amerikaner auf diese komische Musik aus Deutschland aufmerksam werden und ihr einen Namen geben: Krautrock. Ja, es gab auch Hits im Krautrock. Die Kölner Gruppe Can mit ihrem japanischen Sänger Damo Suzuki und Spoon, 1972 Platz 6 der deutschen Charts. Auch das erfährt man in den beiden Krautrock-Büchern. Wolfgang Seidel erzählt in Wir müssen hier raus unterhaltsam aus der Perspektive des involvierten Zeitzeugen. Alexander Simmet ist Jahrgang 1973 und stützt sich als Nachgeborener in seinem wesentlich umfangreicheren Buch Krautrock transnational auf seine intensive Recherche. So schreiben beide Autoren die Geschichte des Krautrock zwar nicht neu, bieten aber viele neue Perspektiven. Krautrock transnational von Alexander Simmet und Wir müssen hier raus von Wolfgang Seidel, einst Mitglied von Tonsteine Scherben, heißen die Bücher, die Klaus Walter vorgestellt hat.